Hallo und herzlich willkommen zum 8. News-Podcast im Jahr 2017. Heute geht es wieder mal um die News aus dem Juli 2017, während wir uns gerade auf der Animagic umhertummeln. Und mit dabei ist jetzt heute auch in diesem Podcast Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, ich tummel auch mit und freue mich sehr hier zu sein und mit euch zu sprechen und dass ihr uns hört und ach, es ist so toll. Genau, mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Guten Tag. Genau, unser magisches Quartett ist wieder hier heute am Start und wir besprechen die News aus dem letzten Monat. Das war der Juli 2017, da haben wir auch wieder, ihr kennt das Ganze, einen neuen Podcast gemacht zu Detective Conan Band 91, der letzte Monat hier in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz oder sonst wo, wo man auch Deutsch spricht, erschienen ist und wir haben ihn genau analysiert. Ein sehr schöner Podcast geworden, könnt ihr gerne mal reinhören. Wenn euch dieser neue Band interessiert, wenn ihr euch ja den eventuell kaufen wollt oder wenn ihr ihn schon gekauft habt und gerne unsere Meinung zu diesem Band hören möchtet, die geben wir nämlich hier im News-Podcast nicht, sondern im anderen Themen-Podcast, also da gerne mal reinhören, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ja, genau. Ansonsten waren wir hatten das im letzten News-Podcast schon kurz erwähnt, im Synchronstudio mal wieder zugegen, haben dort zugeschaut, wie der neueste Film 20 synchronisiert wird, wie das Ganze so vonstatten geht. Kevin war auch mit dabei, ist heute leider nicht beim Podcast mit dabei, aber liebe Grüße an ihn und auch liebe Grüße an alle, die auch mit im Synchronstudio zugegen waren. Allen voran natürlich Karin Lehmann. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass wir dort sein durften und ja, schauen konnten, wie der Film 20 synchronisiert wird. Ja, was gibt's zu sagen? Wir konnten die neue Stimme von Professor Agassar begutachten. Das wird dann auch noch zeitnah bekannt gegeben, wer das sein wird. Meiner Meinung nach eine super passende Stimme. Ja, genau. Und was auch sehr schön war, dass wir Juliana Jakobait sehen konnten. Da durften wir auch ein kurzes Video aufnehmen, das bei unserem YouTube-Kanal zu sehen ist. youtube.com/connynews. Gerne mal reinschauen. Das ist sehr gelungen geworden, wie ich finde. Auch nochmal danke an Kevin dafür, dass das alles organisiert hat. Und auch danke an Kevin und Karin Lehmann für das Q&A, das wir in der Mittagspause veranstaltet haben. Und vielen Dank an alle, die da fleißig Fragen gestellt haben. Ja, das ging über Facebook und ihr könnt euch das dort auch noch anschauen oder nachlesen, wenn ihr Interesse daran habt, wie das Ganze so funktioniert und ja, was sie so für Antworten auf eure Fragen gegeben hat. Dann springen wir über zum Anime in Deutschland. Da erscheint ja bald die dritte DVD-Box zu Detektiv Conan. Da wird Kevin höchstwahrscheinlich auch wieder ein Unboxing zu machen. Ich verpflichte ihn einfach dazu. Zur dritten DVD-Box, die ja Mitte September erscheint. Und da ist jetzt das neue Cover veröffentlicht worden von Kase. Das ist ja die dritte und vorerst letzte DVD-Box. Man sieht dort auf dem Cover Conan, oh Wunder, wie er ein bisschen zur Seite schaut. Ja, finde ich ganz in Ordnung. Jetzt nicht das allerschönste Cover, aber ich muss sagen, bei diesen alten Folgen kennt man ja eigentlich nichts Besseres. Das sind ja uralte Covermotive, von daher, ja, ganz in Ordnung. Sieht man ja auch nicht so oft dann das Cover, wenn man es im Regal stehen hat, eingeordnet. Ja, dann sieht man eher den Kogoro auf dem, ja, was ist es, DVD-Rücken? Im Manga ist es der Buchrücken, was ist das denn? Ich weiß es nicht, aber es sieht tatsächlich sehr schön aus. Es ist ja die Szene aus Episode 3 mit Yoko, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, er ist so, oh, ich hab geschlossen, gehen sie weg. Und dann, oh Moment, schnell umziehen. Yoko Okino! Ja, sehr schöne Szene, aber ist natürlich nicht auf der DVD Box 3 enthalten, sondern auf DVD Box 1 logischerweise. Ist ja nicht wie die bei... Die ihr schon haben solltet. Im besten Fall, ja. Ist ja nicht wie bei M4E oder M4E, Made for Entertainment, damals, dass die ganzen Episoden kreuz und quer sortiert waren. Hier ist ja wirklich mal chronologisch sortiert, was man haben will tatsächlich. Endlich. Ja. Genau, die DVD-Box erscheint dann ja Mitte September, am 15. September, um genau zu sein. Und da sind dann die Episoden 69 bis 102. Der Onkel aus Brasilien ist dann der abschließende Fall vorerst. Also die ganze erste Staffel dann auf DVD verfügbar. Was danach passiert, weiß man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht gibt's ja auf der Animagic neue Informationen dazu. Dann werden wir natürlich zeitnah eine News dazu veröffentlichen. Ansonsten, ja, hoffen wir, dass es bald Neues dazu gibt. Wir bleiben natürlich am Ball und hoffen, dass Kase die Verkaufszahlen zu den ersten drei Boxen, beziehungsweise jetzt momentan zu den ersten zwei Boxen, so gut gefallen haben, dass sie sagen, komm, da machen wir weiter mit Box 4, 5 bis sonst wann und dann irgendwann vielleicht die neuen Folgen. Nein, ja, man weiß ja nie. Ja, man kann uns ja erstmal schon freuen, dass wir überhaupt Folgen auf DVD bekommen haben, die vorher, du hast es ja schon mit MVE angesprochen, diese Folgen sind ja damals noch nicht auf DVD erschienen, die wir jetzt hier in dieser DVD-Box enthalten. Also können wir uns ja schon mal, ist ja schon mal ein Grund, sich zu freuen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ja, weil man jetzt, wie gesagt, dann auch Conan außerhalb sozusagen vom Fernseher dann sehen und genießen kann, zu jeder Tages- und Uhrzeit. Hat mich damals schon sehr gefreut und tut es auch jetzt immer noch. Genau, ja gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Meldung. Da geht es mal wieder um Film 21, den wir ja schon zweimal hier in Deutschland im Kino sehen konnten, im Originalton mit deutschen Untertiteln. In Japan konnte man ihn schon häufiger sehen, da allerdings dann ohne deutsche Untertitel. Das haben wir nur in Deutschland hier, logischerweise, will in Japan auch keiner sehen. Und dieser Film wird jetzt auch nochmal genau so, nämlich im Originalton mit deutschen Untertiteln auf der Animagic zu sehen sein. Das dürfte euch weniger interessieren, denn wenn dieser Podcast hier erscheint, dann ist die Animagic schon nahezu vorbei. Ja genau, da werden wir dann auch im nächsten News-Podcast nochmal kurz drauf eingehen, auf die Animagic und unser Fazit dazu geben. Vorfreude ist riesig. Wir nehmen natürlich vorher auf. Genau, also wenn ihr dort seid oder gewesen seid, hattet ihr die Chance, der purpurrote Liebesbrief nochmal zu schauen. Ein drittes, zweites oder vielleicht sogar ein erstes Mal. Lohnt sich auf jeden Fall. Der Film ist einer der besseren, wie ich finde. Tatsächlich auch mit Untertiteln nur. Ja gut, aber das sind ja eigentlich die Anime-Fans inzwischen gewohnt, sage ich mal. Also es lief ja schon recht viel bei uns in den Kinos und einiges mit Untertiteln. Also ich persönlich habe da keine Probleme mit. Und ja, ist doch schon mal schön sozusagen, dass ein Film von Conan so oft jetzt auch schon bei uns gezeigt wurde. Auf jeden Fall, ja. Hoffen wir, dass es dann auch im nächsten Jahr mit Film 22 vielleicht so weitergehen wird, um da schon mal einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Wenn Kase schon zweimal Film 21 zeigt im Kino mit einem Wiederholungstermin sozusagen und noch auf der Animagic, wobei das natürlich eher ja irrelevant sein dürfte in der Bewertung, werden die dort zeigen dürfen. Von daher schön, dass Detective Conan dort läuft oder lief. Und ja, ich hoffe, dass das dann im nächsten Jahr wieder mit Film 22 so klappt, dass wir den auch wieder im Kino zu sehen bekommen, auch zeitnah zum japanischen Release, vielleicht sogar noch zeitnaher. Stichwort One Piece. One Piece Gold lief ja, glaube ich, 5 Tage danach oder 4. Ja, mal sehen, ob das dann im nächsten Jahr wieder entsprechend klappt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Genau, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da ist ja auch vor kurzem noch ein neuer Manga-Band erschienen. Nicht der Band 91, der ist im letzten Monat erschienen. In diesem Monat schon erschienen ist die Special Black Edition Part 3 oder Part 3. Bisschen Englisch und dann Deutsch. Ja, wieder mit neuen Fällen zur schwarzen Organisation. Und wir werden natürlich auch einen separaten Themenpodcast wieder dazu machen und diesen Band genau wie Part 2 und den Originalband, also Band 1 sozusagen, analysieren und schauen, was dort für Fälle enthalten sind, wie uns das Gesamtpaket so gefällt und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, das kommt dann in den nächsten Wochen hier online entsprechend. Genau, ja, sehr schön, dass der neue Sonderband auch hier in Deutschland erhältlich ist. Ja, vor allen Dingen haben wir dann ja jetzt alle drei Sonderbände zur Special Black Edition quasi und damit hat man schon mal ein gutes, günstiges Conan-Bundle sozusagen zu Hause. Also wenn ich alle 91 Bände sammeln will, der ist damit auf jeden Fall schon mal gut beraten. Ja, und es werden ja noch mehr Detective Conan-Bände und wahrscheinlich kommt dann auch irgendwann noch ein neuer Special Black Edition Sonderband heraus, aber momentan sind es, glaube ich, die drei aktuellen Bände, die es in Japan auch so gibt, von daher, ja, und man macht damit ja definitiv nichts falsch. Band 1 haben wir ja in höchsten Tönen gelobt, ist meiner Meinung nach noch der allerbeste Sonderband von allen und Part 2 kann daran natürlich anschließen, aber ist entsprechend gut und Part 3 setzt das natürlich konsequent fort, was dort begonnen wurde. Ja, werden wir dann entsprechend auch noch analysieren. Des Weiteren haben wir noch eine Meldung zu verkünden, dass EMA eine weitere Umfrage gemacht hat, nachdem es ja schon zwei Umfragen gab. Die erste war ja hat ja Heiji gewonnen gegen, weiß ich gar nicht mehr, zwei andere Konkurrenten. In der zweiten Umfrage hat damals Ai Haibara ja ihren eigenen Sonderband bekommen, konnte sich gegen Ran und Kogoro durchsetzen und jetzt sind Ran und Kogoro wieder zur Wahl gegen die Detective Boys. Umgekehrt. Umgekehrt war's? Ja, Ai hat gewonnen, deswegen ist ihr Sonderband auch schon draußen. Ah, okay. Ja, hast natürlich vollkommen recht. Da war ich gerade auf dem falschen Fuß. Der Heiji-Sonderband kommt ja noch. Die Sherry Edition ist ja schon erhältlich. Genau, dann wie war das dann? In der zweiten Runde hat er dann Heiji gegen Ran und Kogoro. Und die sind jetzt wieder zur Abstimmung. Naja, egal. In der aktuellen Abstimmung waren es jedenfalls Ran, Kogoro und die Detective Boys. Und Ran hat das Ding für sich entschieden. Also bekommen wir zeitnah irgendwann einen neuen Ran-Mori-Sonderband, wie auch immer der dann heißen wird. Hoffentlich nicht Detective Conan Special Edition featuring Ran-Mori. Ran-Mori. Wie hieß der Verheiberer? Der hieß genauso damals in der ursprünglichen Planung. Ja. Naja. Hoffentlich heißt er da nicht Ran-Mori Edition oder so. Ja. Vielleicht wird es ja die Ran-Selection. Sind ein bisschen skeptisch, dass ob eine Collection, die auf Ran fokussiert ist, gute Fälle haben kann, die noch nicht in anderen Editionen veröffentlicht worden sind. Aber ich glaube schon, dass da noch ein paar Fälle unter anderem sammelswert sind. Unter anderem natürlich Mord auf der Skihütte, der in eine Ran-Collection auf jeden Fall mit reingehört. Ja, aber danach sieht es ein bisschen mau aus, finde ich. Ich muss ehrlich sagen, ich fand ein Kogoro-Sonderband hätte ich besser gefunden. Einfach, weil man mit Kogoro auch mit Bezug zu Eri oder sowas mehr hätte machen können. Da sind irgendwie schon ein paar Fokus, so der Fallfokus da drauf. Und bei Ran ist es halt immer schwierig. Wir haben jetzt zum Beispiel ja die Romance Edition, die ja schon in Deutschland erschienen ist, wo auch so viel Ran-Momente drin waren. Und ich weiß nicht, ich hätte das in eine andere Richtung besser gefunden. Deswegen bin ich noch skeptisch. Also man kann natürlich Mord in die Skihütte, der war noch vorher noch nirgendwo mit dabei. Dann vielleicht noch, also auf jeden Fall muss auch der Fall mit rein, wo sie den Fall im Lebensmittelladen alleine löst, mit ihrer Freundin aus Band 42. Dann am besten noch der Verdachtsfall mit dem Handy aus Band 46. Oh ja, oh ja, der muss auf jeden Fall mit rein, ja. Also der Fall davor und dann das eine Kapitel, wo sie versucht, das Handy zu öffnen. Und vielleicht sonst halt noch ein paar andere Fälle, wie zum Beispiel das da mit Shiichis erster Liebe. Da ist Ran ja auch relativ stark im Fokus, dann auch, wie sie Asami rettet, heldenhaft. Und wie das Ganze mit Shiichi aussieht. Der war ja vorher auch meines Wissens noch nicht in der Romance Edition. Ja. Aber ich meine, das sind schon so 4-5 Fälle. Ich würd am liebsten sowas wie das Theaterstück rausnehmen. Also. Welchen meinst du jetzt mit Theaterstück? Das mit dem Weg des Drachen? Mord der ersten Reihe. Nein, das kommt ja danach. Ich hab immer das Problem, ich will immer Desperate Revival sagen, weil das im Japanischen einfach ein Block ist, aber im Deutschen ist das ja nicht so. Ja, das ist schon. Das sind schon eine gute Sonderbandlänge, wenn man das alles schon mal zusammenwirft, was ich gerade aufgezählt habe. Ja, von der Länge her ist das, denke ich, auch in Ordnung. Nur ob das dann halt inhaltlich so überzeugend ist oder ob das so ein Flop wird wie bei der Sherry Edition. Die Sherry Edition war ja ein Flop, weil die ganzen guten Sherry-Fälle nicht drin waren. Ja. Das war ja der Detective Boys Sonderband sozusagen. Genau. Aber allein Mord in der Skihütte war doch schon besser als so gut wie alles, was in der Sherry Edition drin war. Okay. Hört euch auch unseren. Olli wollte es auch gerade ansprechen. Hört euch auch gerne unseren Podcast dazu an. Ich glaube, der 101. Das war ja so eine schöne Nummer. Könnt ihr gerne reinhören, dann habt ihr unsere Meinung zur Sherry Edition. Ich denke mal, wenn man diese Fälle, die Lasse gerade erwähnt hat, so halbwegs mit reinbringt, vielleicht noch ein paar andere, die halt irgendwie gerade einfallen oder so, dann kann es ja gar nicht so schlecht werden. Fehlt noch ein guter Titel. Ich meine, Best in the West ist ja schon mal sehr schön. Vielleicht mit Ran irgendein Wortspiel oder so. Ja, mal sehen, was sich Josef... Ja. War ja das Ran-Sonderband. Naja. Ganz auch. Wäre auch nicht schlecht, lesbar. Aber ich finde auch immer noch, dass man das alles hätte mit Heiji Hattori Selection, Ranmori Selection, Sherry Selection im Prinzip eigentlich auch am besten hätte lösen können. Ja, das hätte man tun können, aber davon sind wir weit entfernt jetzt momentan leider. Von daher muss man den aktuellen Weg wohl oder übel fortsetzen, würde ich jedenfalls vermuten. Man weiß ja nicht, was kommt. Vielleicht kommt da tatsächlich die Ranmori Selection. Ja, Lasse hat auf jeden Fall immer gute Ideen, Finn. Lasse die Sherry Edition gestaltet hätte, dann wäre da einiges vielleicht besser gelaufen. Oder was heißt vielleicht, wäre es. Übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut, die erste Abstimmung war zwischen Heiji, Ai und den Detective Boys. Da hatte dann ja entsprechend Ai gewonnen. In der zweiten Runde Heiji nochmal gegen Ran und Kogoro. und hatte Heiji gewonnen. Der Sonderband kommt ja jetzt und dementsprechend sind die Detective Boys, Ran und Kogoro, die alle schon in den Abstimmungen mit vorher mit dabei waren, die alle verloren haben, jetzt nochmal in der Abstimmung mit dabei. Und wir können uns jetzt zwischen diesen drei Losern sozusagen entscheiden, wer jetzt den Sonderband bekommt. Also selbst wenn Kogoro und die Detective Boys nicht gewonnen haben, ich denke mal, wir werden sie in einer späteren Umfrage wahrscheinlich nochmal wiedersehen. Und irgendwann bekommen selbst die Detective Boys ihren Sonderband. Da gehe ich leider, in Klammern, fest von aus. Tja. Naja, Stefan Hautag hatte doch in einem Interview gesagt, dass er gerne Kogoro noch eine Chance geben würde. Ja, also, ich weiß nicht, mache ich mir da noch ein bisschen Hoffnung, ja, dass das noch was werden könnte. Ich fand ja ehrlich schon gesagt, die zweite Abstimmung, wo Heiji nochmal seine Chance bekommen hat, ehrlich gesagt schon so ein bisschen, ja, komm, Heiji und Ai, die waren halt beide sehr weit vorne in der ersten Umstimmung, das war knapp, dann gib doch einfach beiden den Sonderband, anstatt dann nochmal pro forma so eine zweite Abstimmung zu machen, jetzt nochmal die dritte, ich finde, also noch eine Umfrage will ich nicht haben. Ich meine, Ran und Kogoro waren jetzt einigermaßen knapp, also Ran hat schon deutlich gewonnen, klar. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir Ran-Sonderband, dann nicht nochmal eine Umfrage, wo dann irgendwie Kogoro, die Detective Boys und Agasa irgendwie drauf sind. Agasa! Ja, okay. Ja, die große Agasa Collection. Auf die warte ich ehrlich gesagt noch. Nach der Sherry Edition ist alles möglich, finde ich. Und Sonoko Edition wäre auch nicht schlecht, oder? Ja, dafür kann man sicherlich auch Fälle finden mit Sonoko. Bestimmt. Aber mehr als für Detective Boys und Agasa. Aber ich finde, mir reicht langsam mit diesen Umfragen. Weil ich meine, das ist ja schön mit Fanbeteiligung, aber das geht halt auch immer weiter runter. Der Abfall von der ersten Umfrage zur zweiten war ja richtig hart. Weil, ich meine, bring doch einfach die Sonderbände raus oder setz dich halt japanisch um, aber immer dieses mit den Umfragen, das zieht auch nicht mehr von wegen Beteiligung und Social Media Reichweite und sowas. Das ist ja nicht mehr, das ist ja jetzt nach der ersten Umfrage nicht mehr effektiv gewesen. Deswegen, ich will nicht noch eine vierte Umfrage, ehrlich gesagt. Kann ich absolut nachvollziehen. Offizielles Argument von EMA war ja, dass man aufgrund der positiven Resonanz jetzt von den letzten Umfragen wieder eine Umfrage gestartet hat, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, denn ja, wenn die gleichen Kandidaten immer dort im Feld landen und man eh nach und nach alle Bände abarbeitet, warum sollte man noch eine Umfrage starten? Also ja, wie du schon sagtest, die Teilnehmerzahl ist tatsächlich rückläufig gewesen. Ich meine, beim ersten Sonderband war das wirklich noch innovativ. Und viele haben auch dort teilgenommen, sehr viele sogar. Und da hat die Website von EMA tatsächlich großen Zulauf bekommen. Aber mittlerweile ist es wirklich verschwindend gering und sozusagen nur ein kleiner Bonus. Und ja, es juckt doch eh niemanden sozusagen, wer da gewinnt. Man gibt vielleicht seine Stimme einmal ab. So habe ich es natürlich auch getan, für Ranmori sogar. steinigt mich nicht. Ja, aber mehr macht man auch nicht. Man schaut ja nicht jeden Tag gespannt nach, oh, wer ist vorne und oh, welcher Sonderband kommt jetzt, sondern ja, dann kommt halt der Sonderband, der eh kommt. Was soll's, ne? Also, ja. Genau. Kase, EMA sollte lieber die Special Romance Edition 2 und 3 rüberbringen. Das wollen alle. Ja, oder wir machen eine Ayumi Selection, eine Mitsuhiko Selection und eine Genta Selection. Ich find's geil, ich würde kaufen. Ja. Gut. Ja, machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir mal wieder ein paar andere Meldungen. Diesmal zu Mai Kuraki, die einen schönen Weltrekord gelandet hat. Und zwar hat sie die meisten Titellieder in einer Anime-Serie gesungen, nämlich bei One Piece. Nein, natürlich bei Detective Conan. Und zwar 21 am Stück. Mittlerweile sind es sogar schon 22 geworden. Ja, und da ist sie jetzt offiziell ins Guinness World Record Buch aufgenommen worden. Ja, genau. Und entsprechend gibt es auch eine besondere CD, die man jetzt in Japan kaufen kann, mit allen 21 Songs, die sie zu diesem Weltrekord, oder die ihr diesen Weltrekord eingebracht haben. Finde ich sehr schön. Und die Mai Kuraki-Lieder, ich meine, wer kennt sie nicht? Ich höre sie immer wieder gerne. Und ja, absolut verdient meiner Meinung nach. Finde ich sehr schön, dass es da auch so eine Auszeichnung dann gibt. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Mai Kuraki gehört ja auch mit zu den besten Sängerinnen sozusagen bei Conan, ganz klar. Und halt generell, denke ich mal, auch im Anime-Bereich. Aber hauptsächlich hier kennt man sie halt durch Conan. Allein auch, weil zum Beispiel Always ja als Ending vom 5. Film auch auf der DVD mit und auf der Blu-ray mit drauf ist. Also, ja. Zumal das eine neueste Ending lief doch auch in deutschen Kinos. Konnten wir es jetzt auch dort schon hören, bei Film 21? Ja. Genau, ja. Ja, genau, ja. Da müssten wir jetzt alle Conan-Fans, die sich das schon angeschaut haben, können sich auf jeden Fall was drunter vorstellen unter Mike Uraki. Ist auf jeden Fall ein Name für die Fans, den man kennen kann. Genau, also wer sie nicht kennt, irgendein Opening, Ending oder sonst was hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Das geht gar nicht anders. Ich meine, auch in Deutschland wurden ja schon zwei umgesetzt. Winterbells, wenn du gehst, und der Wind singt lalala, wenn wir es denn irgendwann mal bekommen bei neuen Folgen von Casino lalala oder rarara oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Sehr schönes Lied übrigens. Casino lalala finde ich immer noch. Ist vielleicht sogar eins meiner Lieblingslieder von Mike Uraki, von den vielen Massen an Liedern, die sich der Serie beigetragen hat. Aber da ist Casino lalala auf jeden Fall weiter vorne. Gut, dann haben wir noch eine weitere Meldung aus der spoilerfreien Zone. Und zwar wurden in der japanischen Shonen Sunday Super die Leser gefragt, welche Detective Conan Fälle sie denn am besten finden. Und da wurde eine Top 10 zusammengestellt. Und Lasse weiß sogar, welcher Titel oder welcher Fall sich dort auf Platz 1 vorkämpfen konnte. Das stimmt. Ich gehe mal von unten kurz durch. Das ist einmal erste Rückkehr von Shinichi, also Weg des Drachenmord in der ersten Reihe auf Platz 10. Dann auf Platz 9 der Mystery Train. Auf Platz 8 Mord in New York. Auf Platz 7 Konnen und Heiji, der Code der Liebe. Das ist der Drogenübergabefall aus Band 83, wo Heiji eben dieses, was machst du da mit meiner Kamera, ja, sagt. Ebisu-Brücke, ne? Ja, okay. Genau. Auf Platz 6 sind die Erinnerungen an die Kirschblütenklasse, der Kindergarten-Flashback mit Shinichi und Ran aus Band 87. Auf Platz 5 eine Stadt als Geisel aus Band 36-37. Einer der legendärsten Fälle, vermutlich im gesamten Manga. Und auch Gosho Aoyamas persönlicher Lieblingsfall, wie er ab und zu mal sagt. Dann auf Platz 4 die Holmes-Offenbarung, der Fall in London, na klar. Auf Platz 3 Mord bei Mondschein, auch ein Klassiker aus den ganz frühen Tagen des Manga. Auf Platz 2 der Pfeil der Sirene auf der Meerjungfraueninsel, auch mit Heiji und Kazuha. Und dann auf Platz 1 die scharlachrote Rückkehr, Bourbon vs. Shuichi Akai aus Band 85. So, diese Liste zeigt meiner Meinung nach sehr gut zwei Dinge. Nämlich erstens, die ist sehr stark beeinflusst von Film 20 und 21 in Bezug auf Amuro und Akai und auf Heiji und Kazuhas Romanze. Und das zeigt auch nochmal Punkt 2, den ich daraus ableiten würde, ganz gut. Man merkt, dass die japanischen Leser viel mehr Interesse an den Romance-Subplots haben als die deutschen bzw. westlichen Leser im Allgemeinen. Und die Leserschaft in Japan ist ja auch 60% Frauen von Detective Conan. Das zeigt sich da vielleicht auch ganz gut. Auch ganz gut in Bezug auf die Fokussierung auf romantische Fälle teilweise, weil man muss ja sagen, das ist so gut wie jeder Fall, außer jetzt Scharlachrote Rückkehr. Auf der Platz 1 ist, ja, okay. Ja, und der Mystery Train. Im Prinzip alles Fälle sind, die einen mehr oder weniger starken Fokus auf die Romanzen haben. Auch eine Stadt als Geisel hat natürlich mit Takagi Sato Matsuda auch einen sehr starken Romance-Einfluss. Ja. Es ist jetzt persönlich, sind so ein paar Fälle dabei. Also, der eine Fall, den ich finde, der hier ganz stark rausfällt, ist der Fall auf der Ebisu-Brücke. Ja. Weil alle anderen Fälle, da kann man sagen, ob man die gut oder schlecht findet, ist ein bisschen subjektiv, aber man kann sagen, das sind alles größere, wichtigere, besondere Ereignisfälle, weil sie auch alle über mehrere Kapitel gehen als drei und so. Selbst der Kindergarten-Flashback, der auch so ein bisschen ist, aber es ist natürlich auch ein. Ja, vier, aber als Flashback, die sind alle so ein bisschen besonders. Und der Heiji-Fall auf der Brücke, selbst mit seinem quasi Liebesgeständnis mit meiner Kazuha, finde ich, ist nicht ganz so besonders, dass er in diese Liste, der fällt so ein bisschen da raus, finde ich. Da würde ich mich direkt anschließen, weil man merkt schon, also wenn man, Lass ja die Sachen ja auch vorgelesen jetzt, die Fälle, man kennt sie ja alle, also man weiß nicht, man kann sich die Story, kann sich daran erinnern, weiß, was passiert ist. Und bei Conan, Heiji und der Code der Liebe, da musste ich erstmal nachgucken, da wusste ich gar nicht mehr so genau, also welcher Fall ist denn jetzt damit gemeint? Naja, habe ich dann halt nachgeguckt, dann wusste ich es wieder. Aber ist tatsächlich so, ist mir auch aufgefallen, dass das so ein bisschen raussticht. Was mich gefreut hat, ist, dass da nicht nur die aktuellen Bände drin sind vertreten, sondern auch eben so ein Fall wie Mord bei Mondschein aus Band 7, der das geschafft hat, da in dieser Liste aufzutauchen, der auch ein toller und schöner Fall ist. Das finde ich cool. Ich persönlich würde halt, also ich würde da echt ein paar Romance-Fälle in meiner Top 10 rausschmeißen und jetzt nur mal so als Alternative zum Beispiel der Zusammenstoß von Rot und Schwarz, also diese ganze große Akai Shuichis Tod endet, aus Band 87 bis 89 natürlich. Dann sowas wie die Konfrontation mit Wermut kann man da auch sicherlich immer mit reinnehmen. Oder auch der Pisco-Fall zum Beispiel. Oder das mit Heiji und Kon auf dem Kreuzfahrtschiff mit Saizo Kano. Das ist natürlich auch generell ein Fall, der immer sehr hoch gehandelt wird. Und ja, allgemein auch aus späterem Kon die Fälle, die in Nagano spielen. Da kommt vielleicht auch noch einer rein. Und natürlich noch zwei von meinen persönlichen Lieblingsfällen, der Baron der Nacht Mordfall in Izu. Auch ein sehr ikonischer Fall, auch damals aus den Folgen. Und natürlich der Fall des Waldteufels wäre bei mir noch mit drin. Also ich finde, ja, es spiegelt ganz gut die aktuelle Stimmung in der japanischen Leserschaft wieder. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Weil die sind ja im Moment sehr fokussiert auf Akai und Amuro nach Film 20. Die haben ja auch unfassbar viel Merchandise bekommen seitdem. Und übermäßig viele Heiji und Kasua-Fälle wegen Film 21. Zeigt natürlich auch, was für einen Einfluss diejenigen haben, die vor allem für die Filme in der Fangemeinschaft sich aufhalten in Japan. Aber ich meine, das sind letztendlich die Leser, die vor allem viele Bände und kaufen und dem Film 21 irgendwie 68 Milliarden Yen Einnahmen gebracht haben. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also Johannes hat es ja auch schon angesprochen, dass das wirklich ein guter Mix ist, würde ich sagen. Also ich würde vermuten, wenn man solche Umfragen macht, hätte ich persönlich vorher, wenn man mir jetzt nicht gezeigt hätte, sondern ich mich schätzen lassen müsste, hätte ich gesagt, es wären sehr viele aktuelle Fälle mit dabei, weil es halt noch in der jüngeren Vergangenheit liegt, man sich gut daran erinnert. Oder wenn man zum Beispiel das in Deutschland machen würde, da wären natürlich die ganzen ersten Episoden oder Fälle mit dabei, weil die halt in Deutschland durch den Anime sehr populär sind. Aber hier ist wirklich ein bunter Mix durch alle Fälle mit dabei. Und das finde ich auch gerade sehr schön. Also, dass hier wirklich eine gute Mischung da ist. Natürlich mit dem Fokus auf Romance, aber dass halt in Japan wirklich nicht nur die aktuellen Fälle sozusagen im Gedächtnis geblieben sind, sondern mal der eine Fall, mal der andere Fall aus dem und dem Band oder aus der und der Episode. Ja, man muss natürlich auch sehen, diejenigen, die hierzu herangezogen wurden als abstimmende Fans sozusagen, das sind ja die Leser dieser Zeitschrift und ja, die werden ja wahrscheinlich ein anderes Augenmerk haben als vielleicht diejenigen, die, ja, sag ich mal, jedes Jahr nur in den Kinofilm gehen und sich den einmal im Kino anschauen und dann nicht weiter viel mit Detective Conan zu tun haben. Die werden wahrscheinlich auch ein anderes Bild haben, von daher, ja, ich weiß nicht, wie hoch man das hängen darf, aber ist schon ein guter Querschnitt, würde ich vielleicht mal sagen. Jetzt nicht perfekt, aber ganz gut. Ja, apropos, wo ich vorhin von Zahlen der Leserschaft gesprochen habe, in Japan sind natürlich auch gerade Band 93 rausgekommen, diesen Monat, und Magic Kaido Band 5. Da haben wir auch schon die Verkaufszahlen der ersten Woche gesehen. Das heißt, Detective Conan Band 93 hat sich ungefähr 350.000 Mal verkauft. Also ungefähr das, was immer so in der ersten Woche für Detective Conan Band rübergeht, und die Magic Kaito normale Edition hat sich 70.000 Mal verkauft und die Treasured Edition 30.000 Mal, also zusammen 100.000 verkaufte Exemplare für Magic Kaito in der ersten Woche. Was, also Detective Conan ist normal, das ist immer so, aber Magic Kaito hatte ich mich gefragt, wie das sich insgesamt verkauft, und ich so, oh, für eine Serie, die jetzt sehr irregulär erscheint, sind 100.000 ja eigentlich, sind ganz ordentlich. Gerade im Vergleich auch zu den Verkaufszahlen, die für Conan heutzutage normal sind, das geht schon. Es ist jetzt auch bekannt, was übrigens noch zusätzlich in der Magic Kaito Band 5 mit drin steht, ist eine Kurzgeschichte von Gosho Aoyama, die noch zusätzlich mit reingepackt wurde als Bonus, damals aus dem Jahre 1987, nämlich der lästige Lupin. Das eine Prototypgeschichte zu Magic Kaito damals war, aus den 80ern. Die war in einigen japanischen Versionen von der Gosho Aoyama Short Story Collection auch schon mit drin. Allerdings nicht in der Version, die nach Deutschland gekommen ist. Aber jetzt, wenn, ich glaube, Ema hat im Forum schon geschrieben, dass 2018 die Treasured Edition von Magic Kaito kommen wird, Band 5. Meine ich im Forum gelesen zu haben. Und somit wird auch diese Kurzgeschichte von Gosho Aoyama dann hoffentlich es sei denn, EMA lässt sich aus irgendwelchen Gründen aus der Bandveröffentlichung raus, dann auch zu uns nach Deutschland kommen. Dann in der Treasure Edition Fassung, aber es geht laut EMA scheinbar nicht anders. Ja, die andere ist ja auch meilenweit vergriffen, von daher logische Konsequenz. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan, diesmal ohne Kevin Rauswurf hier sozusagen. Ist da leider nicht mit dabei, liebe Grüße nochmal an ihn. Und wir starten mit der Episode 865, der lästernde Beo. Und den Fall wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitteschön. Ja, wir sehen in dieser Episode, geht es um diesen namensgebenden Vogel. Den sehen wir aber am Anfang noch nicht. Am Anfang befinden sich Conan, Genta und Mitsuhiko, nur die drei im Park und spielen Fußball. Und in der Nähe ist auch ein Haus und dann sehen wir einen ja noch namenlosen Charakter, der halt in dieses Haus geht und plötzlich schreit er und Conan und die anderen beiden werden darauf aufmerksam und stürmen dann dahin und ja, letztendlich kommt dabei raus, dass die Tante von dem von dem Charakter, ich weiß jetzt gar nicht seinen Namen mehr, naja, die wurde auf jeden Fall tot in ihrem Haus aufgefunden und daraufhin kommen Takagi und Megure als Polizisten mit ihrem Einsatzteam und wollen halt ermitteln und diese Frau ist eine Kinderbuchautorin, die im Rollstuhl sitzt und ist Besitzerin dieses Beos, der im Titel vorkommt und der hat den Namen Nein, also 9. Der ist ihr aber leider entflogen, weil halt ein Fenster offen war und während des Kampfes mit dem Täter ist der Vogelkäfig umgekippt und der Vogel ist entflogen. Ja, dann wechselt sozusagen die Szene und wir wechseln zu Ran und Kogoro, die sich auf einem Polizeirevier oder Polizeistützpunkt befinden, wo sie ja diesen Vogel gefunden haben. Und der Polizist telefoniert da gerade mit dem Haus und gibt an, der Vogel ist hier, wir können den gleich zurückbringen. Dann fliegt der aber halt trotzdem wieder weg, weil auf so einen Vogel kann man nicht so einfach aufpassen. Und dann fliegt der halt weg. Und ja, Kogoro kriegt dann übers Telefon mit sozusagen, dass in dem Haus ein Mord geschehen ist. Und ja, die begeben sich aber noch nicht gleich zum Tatort, denn Kogoro hat sich verletzt und ist eigentlich auf dem Weg ins Krankenhaus, wo sie dann auch erstmal hingehen. Wir sind dann halt wieder in dem Haus mit Megure und Takagi, wohnen den Ermittlungen bei und ja, die Verdächtigen sind sozusagen einmal der Neffe und dann die Haushälterin der Buchhändler war eine andere Folge, der Buchautorin, die Haushälterin ist aber gerade nicht da, die ist einkaufen und kommt im Laufe des Falls halt später zurück und dann wird ihr Alibi sozusagen in Frage gestellt. Ja, dann kommen auch noch Kogoro und Ran inzwischen aus dem Krankenhaus mit einem weiteren Verdächtigen, ein Buchhändler, der mit Gebrauchtbüchern handelt, wie auch immer man den Berufszweig nennt. Er ist auch ein Verdächtiger, weil er der Buchautorin irgendwelche Bücher verkauft hat und das ging nicht alles mit rechten Dingen irgendwie zu und die wollte jetzt ihr Geld von ihm wieder haben und das hat nicht so ganz geklappt und ja, deshalb hätte er sozusagen schon mal ein Motiv. Ja, und dann während der Ermittlungen kommen dann noch Ayumi und Ai und bringen den Vogel mit, weil die den gefunden haben auf der Straße und bestätigen dann sozusagen das Alibi von der Haushälterin und ja, Megure ist dann ein bisschen verzweifelt, weil eigentlich alle Tatverdächtigen haben irgendwie teilweise ein Motiv, aber alle haben ein Alibi und ja, da steckt er sozusagen in einer Sackgasse und ja, sozusagen gilt es dann zu ermitteln, ja, wer war der Täter? War der Täter vielleicht doch ein Außenstehender? Und ja, wir haben so ziemlich alle Personen sozusagen miteinander vertreten und ja, der Beo mischt sich auch immer mal wieder ein und sorgt für ein paar lustige Szenen und gibt am Ende einen entscheidenden Hinweis auf den Tathergang. Ja, mehr erzähle ich an dieser Stelle mal nicht. Wen die Episode interessiert, wer sich das Ganze mal anschauen möchte, dem ja, sei die Episode empfohlen. ist auf jeden Fall Unterhaltung ist geboten. Conan ist klar, kommt drin vor. Ist jetzt aber auf jeden Fall keine herausragende Episode, die man gesehen haben muss. Man kann sie also auch überspringen, wenn man jetzt nicht Interesse an einer Füllerfolge mit den Detective Boys und Kokoro hat. Ja, ich persönlich fand sie jetzt vom Fall her auch nicht so prall. Mir persönlich hat da mehr sozusagen die Konstellation gefallen, dass sozusagen erst nur Conan und Mitsuhiko da waren. Dann kommen noch Ran und Kokoro, die eigentlich was ganz anderes machen, kommen dann plötzlich auch mit. Und zum Schluss sind auch noch Ayumi und Ai mit dabei, die dann irgendwie auch noch was zum Tathergang mit beitragen. Also das so die Konstellation fand ich in dem Fall ganz gut, die Idee dahinter. Aber so der eigentliche Fall und auch der ja titelgebende Beo sozusagen hat jetzt meiner Meinung nach auch nicht so die große Rolle gespielt. Klar, es war ganz witzig, dass er da gesprochen hat und den einen oder anderen in die Pfanne gehauen hat. Aber ja, wie gesagt, muss man jetzt nicht unbedingt sehen, die Episode. Ja, Bewertung ist, also, ja, weiß nicht, tue ich mich ein bisschen schwer. Ich gehe ja ungerne so in unter 3 oder so. Und deswegen, ja, ich weiß es nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht, ja, wie gesagt, mir gefällt die Konstellation, aber naja, ich sag mal so 2,5 Flügel. Ja, ich fand's eine durchschnittliche Folge, ich gebe 3 von 5 Beos. Fand ich ganz in Ordnung, die Folge. Ich muss sagen, ich weiß nicht, Olli hat ja gesagt, dass er den Humoranteil, dass er das gut fand. Ich weiß nicht, über Humor lässt sich wohl streiten. Für mich war es nicht der lästernde Beo, sondern der lästige Beo. ich weiß, mir hat das die gesamte Episode nicht gefallen. Das, was du angesprochen hast mit dem Aufbau und diesen Plotsträngen, die da doch zusammengeführt haben, war dafür, dass es ein Einteiler war, war das gut gedacht. Aber der Fall an sich, der war schwach und ja, der Vogel hat mich genervt. Und, das ist sehr gut. Ja, ich konnte mit der Folge nicht viel anfangen und ich würde auch sagen, es ist eine Folge, die man sich gerne schenken kann. Man verpasst nichts und würde deswegen auch nur einen, weiß nicht, Beo im Käfig oder 1,5 geben, aber mehr ist es nicht. Dafür war die Folge meiner Meinung nach zu schlecht. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Folge, nämlich 866, 867, die Bühne des Verrats. Und da gebe ich wieder zurück an Johannes. Richtig, bei dieser Folge handelt es sich um eine Manga-Umsetzung, also kein Filler, und zwar aus Band 90. Und wir werden direkt reingeschmissen in das Geschehen, in das vermeintliche Geschehen mit einem Rückblick bei dem Bourbon und Scotch eine Rolle spielen und bei dem Verrat bestraft wird. Und aus der Erinnerung zurückgeweckt wird Bourbon von Wermut, die sich gerade in einem Fahrzeug befinden und etwas über jemanden sprechen, eine größere Person, die ein Gegner ist, ein großer Fisch, und sie aufpassen müssen. Und ja, das bringt die beendet die Szene eigentlich schon. Das ist so quasi der Prolog des Falles. Und wir befinden uns im Haus der Kudos und bei dem Ran, Conan, Sonoko das Haus putzen, was sie wohl öfters machen. Und Subaru bedankt sich, denn er alleine wäre wohl nicht in der Lage, sagt er zumindest, so ein großes Haus sauber zu halten. Deswegen auch findet es gut, dass ihm die Mädels da und Conan helfen. Und ansonsten fragt Subaru noch ein bisschen über Masumi, ob es jemanden gibt in ihrem Umfeld namens Asaka. Den Namen haben wir natürlich, kennen wir jetzt schon aus einem vorherigen Manga-Umsetzung. Und tja, geht's wieder darum, dass Sonoko davon mal gehört hat, von diesem Namen, allerdings nicht als Person, sondern in einem Lied, das ein neuer Sänger rausbringen wird, das angekündigt ist, und dieser Songtext besteht schon angeblich seit über 17 Jahren. Und das ist ungewöhnlich. Conan und Subaru vermuten eine Verbindung zu Rum. Asuka Rum wird nämlich hier mit C geschrieben. Das statt mit K, wie man den Namen schreiben würde. Und ja, da würden sie natürlich sofort Feuer und Flamme und stellen fest, da das sich um eine Internetankündigung handelt, dass die Mitglieder der Organisation bereits davon wissen. Und deswegen begeben sie sich zusammen durch die Connections von Sonoko dann zu der Konzerthalle, wo das Konzert stattfinden soll, und wollten den Sänger persönlich treffen. Leider ist er momentan verhindert und ist wohl angeblich in einer Probe. Und es werden drei Personen vorgestellt, treten auf. Einmal die Managerin des Sängers, einmal der Boss der Plattenfirma, ein großer Riese, und ein Journalist, der sich hier Zutritt verschafft hat auf nicht ganz legale Weise und eine Enthüllungsstory schreiben möchte. Und Rane und Sonoko wollen dann wieder gehen, weil sie ja nicht so große Fans sind. Sie haben das dann eigentlich nur zu Subaru zuliebe gemacht sind auf die Idee herzukommen nicht selbst gekommen, sondern das kam durch Bourbon. Und der hat dann hier seinen Auftritt. Er scheint ebenfalls in dieser Konzerthalle. Und mit dabei ist auch eine weitere Person, Azusa, aus dem Café Poirot. Conan erkennt aber gleich, dass es nicht die echte sein kann. Und erkennt hinter der Verkleidung Wermut, die sich hier mit eingeschlichen hat. Nichtsdestotrotz, wie soll das anders sein, findet sich der Sänger nur noch tot vor. Wir haben hier also einen Mordfall zu klären. Und die Detektive Conan, Subaru und Bourbon fangen natürlich direkt an zu ermitteln. Und wir haben hier eine schöne Konstellation, bei der es darum geht, wie sich die Personen untereinander agieren miteinander und wie sie sich verhalten. Das macht, glaube ich, auch den Hauptspannungseffekt des Falls aus. Und ob es denn, wie der Mordfall denn begangen wurde und wie sich der Trick gelösen lässt und wer von den Detektiven den Fall aufklären kann, das schaut ihr euch am besten selber an. Ich muss sagen, um gleich zu der Bewertung zu kommen, ich fand die Folge sehr gut. Ich hatte mich gefreut auf die Anime-Umsetzung dieser Episode, weil damals, als ich den Manga gelesen habe, konnte ich mir den Trick, der verwendet wurde, mit einigen Seilen und dieser Konstruktion, konnte ich mir nicht so gut vorstellen. Deswegen habe ich mich auf die Episode gefreut. Ich war dann im Endeffekt ein bisschen enttäuscht, weil ich den Trick immer noch nicht so nachvollziehen kann, aber das ist kann auch an meinem Unvermögen liegen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, kannst du den Trick mal nachmachen oder die Seile, diese Konstruktion mit Flaschenzügen, die dort verwendet wurde, ich würde es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht so in diesem Fall, sondern es ist wirklich dieses Setting, dass diese Personen Bourbon und Akai aufeinandertreffen. Und das macht, glaube ich, den Hauptaspekt des Falls aus. Deswegen bleibt es auch unabhängig davon, ob jetzt der Trick des Täters, des vermeintlichen Täters, ob das gut war oder schlecht war, spielt, glaube ich, gar keine so große Rolle, sondern einfach ging es mir darum, um dieses Setting. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, dass am Anfang der Prolog, diese Rückblende, dass sie in Schwarz-Weiß gehalten war und das Blut in Farbe, in Rot, das hat viel ausgemacht, und ich fand auch die Animationsqualität insgesamt besser als bei anderen Folgen, auch wenn sie im Forum immer noch ein bisschen als schlecht empfunden wurde, kann ich diese Kritik nicht nachvollziehen oder nicht teilen. Ich fand, die Folge war doch gut animiert und hat Spaß gemacht, sie zu gucken. Also das war auf jeden Fall für mich eine 5 von 5 Sterne-Folge. Also die ist auf jeden Fall sehenswert. Oder müsste man gesehen haben. Auch die Umsetzung ist gelungen. Hat mir gut gefallen. Ja, kann ich mich dir im Großen und Ganzen anschließen. Also ich fand die Episode auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also war super animiert, auch gerade bei den spannenden Stellen sozusagen, wo sie dann das erste Mal auf den Namen Asaka hören in Shinichis Haus, wo dann Okiya und Conan so ganz gespannt sind und dann diese mysteriöse Musik und diese Animation dazu einsetzt. Also Das hat schon dramatischer Putzlappen-Drop in Zeitlupe. Ja, genau. Das hat so richtig Lust sozusagen auf mehr gemacht und man so denkt, oh, es ist voll mysteriös, es geht weiter, oh, wir müssen rausfinden, wer rum ist und naja, so in die Richtung halt. Und ja, das war schon mal sehr interessant und ja, was dann die Charaktere in dem Fall angeht, okay, die waren ja ganz okay. Ich fand den Reporter, fand ich sehr gut, wie er da dann so mit seinen Eigenarten sozusagen da sich eingekauft hat quasi und dann später wird er weggetragen und sagt, nein, ich darf hier sein, ich habe Geld dafür bezahlt. Ja, schade. Aber Dreistigkeit siegt, ne? Das ist ja, aber, genau. Ich habe mir die Jacke hier einfach illegal beschafft, aber ich habe doch Geld dafür ausgegeben. Ja, ja. Ja, das fand ich so cool, er zahlt auch noch Geld für sowas. Naja, das, ja, dann halt sozusagen auch die Story an sich sozusagen, diese 17-Jahres-Story mit Asaka, die irgendwie Parallelen zu Rum aufweist und dann am Ende die Enthüllung, oh, auch ganz interessant, hat alles super zusammengepasst. Ja, mit dem Trick, da schließe ich mich ganz bei Johannes an, das habe ich auch immer noch nicht so kapiert, aber vielleicht habe ich auch einfach kein ordentliches Vorstellungsvermögen dafür, wie man diesen Seil und Flaschenzüge und was weiß ich nicht da, also würde ich auch nicht hinkriegen. Also ich bin nicht der Täter. ja, aber ansonsten halt auch schön immer sozusagen bei einigen Worten sozusagen, wie dann die Rückblenden sozusagen eingesetzt werden. Bei bestimmten Worten fängt dann Ran an zu überlegen und dann bei der anderen ist es dann plötzlich Okia und Bourbon denkt an die gleiche Stelle und dass wir dann sozusagen am Ende auch nochmal die ja, Auflösung sozusagen des Flashbacks bekommen, wie sich das Ganze dargestellt hat und dann im Gegensatz zum Anfang, also ja, war wirklich sehr spannend, muss ich sagen, habe ich sehr gerne verfolgt die Episode, sehr gerne gesehen die zwei Episoden und ja, würde mich da Johannes in der Bewertung nach langer Rede anschließen und gebe auch die volle Punktzahl, ich vergebe 5 von 5 Getränke. Ja, gut, dann haben wir noch eine letzte Episode für diesen News-Podcast, nämlich die Episode 868, die alte Buchhandlung, in der man eine Pfeife hört. Und Lasse hat diese Pfeife offenbar auch gehört, denn er wird jetzt hier kurz zusammenfassen, worum es in dieser Folge geht. Richtig. Die Detective Boys kommen gerade bei einem Flohmarkt für gebrauchte Bücher in der Stadt vorbei, wo sie einen Buchladenbesitzer für Gebrauchtbücher treffen, der gerade sich ein paar neue Bücher zugelegt hat. Es ist allerdings nicht derselbe wie in dem Fall mit dem Beo tatsächlich. Aber sie kennen ihn scheinbar trotzdem irgendwie. Aha. Na gut, ist wohl einer von diesen Filler-Charakteren. Da wollen sie nicht noch die Einführung mit reintun. Der alte Mann, der ist schon so ein bisschen über 60, versucht dann wieder die Bücher gerade in so einem Handkarren zu seiner Buchhandlung für Gebrauchtbücher schleppen. Das klappt aber nicht so ganz, deswegen sind die Kinder natürlich super hilfsbereit, wie man das von japanischen Kindern kennt, und helfen dem Mann, die Bücher zu transportieren und helfen ihm auch beim Einsortieren, woraufhin sich auch jeder Detective Boys ein Buch aussuchen darf, was sie dann gratis bekommen. Und als sie gerade dabei sind, kommt zur selben Zeit der Sohn des Buchladenbesitzers vorbei, der von seinem anderen Job kommt und seine Brieftasche nur kurz holen will. Und der regt sich darüber auf, dass sein Vater schon wieder neue Bücher vom Flohmarkt gekauft hat, obwohl die ganze Buchhandlung schon voll ist mit Büchern, die sie sowieso nicht verkaufen können. Und warum er jetzt auch noch Bücher an Kinder verschenkt, weil der Laden, der läuft nicht. Das ist finanziell alles nicht ganz so geil. Und er kann nicht fassen, dass sein Vater so verantwortungslos damit alles umgeht. Und aus Wut tritt er dann gegen ein Buchregal, was dann auch prompt umfällt, weil das Holz unten abbricht, da die Bücherregale alt sind, das Holz schon so verrottet ist quasi, dass dann nur so ein leichter Tritt schon reicht und dass ein Regal fiel um. Aber es passiert nichts Großes und der Sohn verzieht sich. Am nächsten Tag kommen die Detective Boys wieder bei der Buchhandlung vorbei, doch heute ist geschlossen. Deswegen gehen sie in den Park neben der Buchhandlung direkt, wo eine alte Dampflokomotive quasi als Denkmal steht. Und zweimal am Tag um 11 Uhr und um 15 Uhr bewegt sich die Lokomotive tatsächlich als Teil wie eine Art Glockenspiel. Wie komme ich da jetzt bloß darauf? und sie bewegt sich und man hört auch ihre Pfeife. Deswegen ist es jetzt 2:30. Die Detective spielen noch ein bisschen Fußball im Park, bevor sie dann auf die Dampflok warten. Wie Zügel auch seine Kamera dabei von seinem Vater, eine schöne Digitalkamera, mit dem er das aufnehmen will. Und dann kommt auch gerade der Sohn vorbei vom Buchladenbesitzer, der gerade spazieren war. Und Conan bemerkt, dass der ein Blatt ein Blatt von einem Baum auf seiner Schulter hängen hat. Zusammen mit ihm gucken sie sich die Dampflok an, wie sie so schön sich bewegt und pfeift. Und dann gehen sie weg, bemerken dabei aber, dass jetzt die Tür zum Buchladen bald weit aufsteht und gehen rein und sehen, dass alle Bücherregale wie Dominos umgekippt sind und dass der Buchladenbesitzer unter ihnen halb begraben wurde. Deswegen rufen sie schnell einen Krankenwagen, der Mann wird ins Krankenhaus gebracht, er ist nicht tot, nur ein bisschen verletzt, also es geht ihm gut. Und jetzt räumen die Detective Boys erstmal so ein bisschen auf, zumindest vier davon, denn Conan guckt sich die Regale an und fragt sich insgesamt, war das wirklich ein Unfall mit den verrotteten Regalen, dass die einfach umgefallen sind, oder steckt da doch ein bisschen mehr dahinter? Ja. Die Folge war eigentlich ziemlich schlecht, finde ich. Insgesamt. Aber so mit dem Ende dann, wie der Fall aufgelöst wird, ob es jetzt ein Unfall war und in wie vielen, und wenn es kein Unfall war, was die Absichten des Täters waren und wie das alles zu Ende gebracht wird. Ich fand, es ist jetzt nicht das typische Detektiv-Conan-Klischee, dass alles böse ist, und es ist nicht alle Absichten dieser Folge sind schlecht, sagen wir es mal so. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es ein bisschen auf einer schönen Feel-Good-Note endet, aber ach ja, der Fall an sich und alles drumherum und so, boah, und die Animationsqualität, ach. Ich war eigentlich bei so einem von fünf Dingen, weil die mich wirklich hart gelangweilt hat, aber ich muss sagen, so, ja, für das Ende, was so auf einer relativ positiven Note, wie die Folge ausklingt, ja, sagen wir mal 2 von 5. Aber wirklich nicht für den Fall über die Animationsqualität kommen, weil das lohnt sich nicht. Ja, würde ich mich anschließen bei der Bewertung von 2 von 5 Büchern. Ja, weil, also der Fall an sich, wie gesagt, die Idee war mal wieder ganz nett, und auch, dass es diesmal nicht um einen Mord ging, sondern mehr um sozusagen um ein Familiendrama, so betitel ich es mal. Das war ja ganz nett sozusagen, die Idee, und ja, ich sag mal, der Tathergang und der Fall, wie sich das alles abgespielt hat, das kann man sich im Prinzip denken, und man kommt eigentlich auch total leicht selber drauf, aber irgendwie ist das jetzt auch nicht so der Punkt sozusagen, dass das den Fall herausragen lässt und sagt, jo, ich hab den Fall ja auch durchschaut, die Episode ist super, sondern ja, wie gesagt, ist eher so eine Unterhaltungsfolge im Sinne von, ja, ich guck das einfach mal. Ja, also, wie gesagt, Bewertung hatte ich ja schon gesagt. Ist eigentlich nur eine reine Folge, die man sich mal so zwischendurch wirklich mal angucken kann, aber es halt auch wirklich nicht muss. Es passiert wirklich nichts Großartiges. Wie Lasse schon gesagt hat, die Idee ist halt ganz schön, auch mit der Familie sozusagen und was dann halt so draus wird, aber ich dachte wirklich so, am Ende habe ich echt gedacht, Alter, das hättest du auch ganz anders lösen können, mein Freund. Aber naja, wie gesagt, wen es interessiert, schaut es euch gerne selber an. Ja, schauen wir mal, was die anderen Episoden so bringen oder die anderen so zu sagen haben. Also ich muss sagen, es war für mich auch wieder eine Folge, die nicht sehenswert war. Ja, also keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was ich von der Folge generell halten soll. Ihr habt jetzt so gut geredet mit der Idee. Ich wäre mit meiner Bewertung eigentlich bei 1 gewesen, bei einer Dampflok. Ich werde auch wahrscheinlich nicht drüber gehen. Ich weiß nicht, ich fand diese Folge von der Konzeption her halt ein bisschen merkwürdig. Ich fand es schön, dass es nicht, ich mag ja diese Fälle, wo es nicht nur um Mord geht und wie hat der Täter es gemacht, sondern wenn da noch ein bisschen was anderes dahinter steckt oder so, das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Aber hier, weiß nicht, da sind so viele Fragezeichen offen geblieben. Und ich fand auch so ein bisschen Einfallslosigkeit, so die Ideen, von den Anime-Produzenten, so von wegen, ja, da hatte erst der Sohn dann das Portemonnaie vergessen und dann hat der Vater das Portemonnaie auch vergessen, deswegen war er nochmal in der Buchhandlung. Ja, liegt wohl scheinbar in der Familie, dass sie da immer wieder was vergessen. Ja, und dann, dass die Dampflok dann direkt hinter dem Buchladen ist, dass da so ein großer Park ist, die Detective Boys waren da und einen Tag später, oh, guck mal, hier ist ja eine riesengroße Dampflok, haben wir gar nicht gesehen. Das ist, ich weiß nicht, das ist dann immer so halt für ein Anime, die wollten halt mal eine Dampflok ins Spiel bringen und wussten nicht mehr, wie sie das machen sollen anders. Keine Ahnung. Finde ich halt nicht so gut gelöst, muss ich sagen. Deswegen von mir eigentlich nur eine Dampflok als Bewertung und die Empfehlung müsst ihr nicht gesehen haben. Ja gut, das waren dann die Episoden für den letzten Monat. Was in diesem Monat so im japanischen Fernsehen läuft, das wird uns jetzt noch kurz Lasse erzählen. So viel Neues gibt's ja offenbar nicht, nicht wahr? Nö, ein zweiteiliger Filler im August. Con verschwand auf der Klippe. Con und die Detective Boys finden an der Klippe einen Typen Pfeil im Arm und bringen ihn ins Krankenhaus. Der Pfeil der Sirene? Da. Achso. No. aber er scheint auch da nicht sicher zu sein, sagen wir es mal so. Dann ein zweiteiliger Remaster von Geld stinkt nicht. Folge 4041 in der deutschen Ausstrahlung. Auch eher so ein Klassiker. Natürlich vor allem mit der bekannten Szene, wo Ran fast ertränkt wird und dann quasi halb ohnmächtig werden Con für Shinichi hält, so der sie rettet. Die Szene ist wohl am prägnantesten aus dieser Folge. Ja, und damit ist der August dann auch schon durch. Es ist jetzt durch verschiedene Umstände auch schon bekannt, was im September kommt. Da kann ich auch kurz noch drauf eingehen, weil das ein netter Umstand ist, denn der Bürgermeister von der Stadt Gifu hat das schon verraten. Denn es ist quasi so eine halbe Partnerschaft zwischen der Stadt Gifu und dem Detektiv Con-Anime. Denn oh, ist ja schön. Am Tag, wo die Folge ausgestrahlt wird, ist das Jubiläum 450 Jahre seit damals Nobunaga in seinen Kriegen Gifu erobert hat oder so. Und das ist das 450. Jubiläum von diesem Ereignis. Und dementsprechend wird es dann in der erste Folge im September wird ein Filler sein, die sich auch irgendwie damit beschäftigt. Das hat Bürgermeister von Gifu verraten. Deswegen wissen wir auch schon, dass es im September auch wieder mit Fillern weitergeht. Vermutlich, schätze ich mal, wird es gegen Ende September dann den Fall mit der Nui geben, weil in Japan am 4. Oktober der 21. Film auf Blu-ray und DVD veröffentlicht wird. Und wenn dann Ende September, Anfang Oktober diese New-Folgen kommen, wo am Ende ja Momichi Oka das erste Mal im regulären Anime auftaucht, dass man dann schön sagen könnte, ah ja, hier, sie taucht jetzt auch im Anime auf. Ja. Ist doch ganz schön, kauft euch doch auch gleich die DVD dazu vom Film. Also schätze ich mal, dass so in diesem Zeitraum, dann Ende September, Anfang Oktober, die nächsten Manga-Fälle kommen und vermutlich dann noch neben dem Nobunaga Gifu-Ding noch ein weiterer Filler im September. Aber da wissen wir dann im nächsten News-Podcast schon mal mehr zu. Übrigens finde ich es immer noch irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass der Bürgermeister von Gifu das irgendwie so hier irgendwie historisches Jubiläum und dann hier irgendwie Detektiv-Con-Filler-Folge läuft dann im Fernsehen. Finde ich super toll. Und man denkt, ja, gut. Okay. Ja, ich habe erst gedacht, es geht so in Richtung Mystery-Tour, weil Nobunaga ist ja auch so ein bisschen, ja, historisch. Ja, früh, könnte ne? man ja. theoretisch so ein kleines bisschen historisch, der Nobunaga, der Alte. Es bietet auf jeden Fall für eine Mystery-Tour, Potenzial. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ja, das auf jeden Fall. Ja gut, den japanischen Manga überspringen wir heute mal gekonnt. Denn Kapitel 1000 steht vor den Startlöchern, da werden wir dann im nächsten News-Podcast ganz, ganz, ganz genau drauf eingehen und wir werden auch noch einen speziellen Themen-Podcast dazu machen, gesondert nochmal drauf eingehen, diesmal dann das entsprechend auslassen und dann darf ich hier schon starten mit den Verweisen, ganz ungewohnt hier heute. Ihr könnt uns erreichen im ConnenWiki, ConnenWiki.org, im ConnenForum, ConnenForum.org, ConnenNews.org ist unsere Newsseite, Twitter.com/ConnenNews, Instagram.com/ConnenNews, Facebook.com/ConnenNews, YouTube.com/ConnenNews mit dem Video von, mit Juliana Jakobait, eher mit Juliana Jakobait. Genau, auf iTunes sind wir auch zu finden als ConnenCast, könnt ihr uns dort kostenlos abonnieren, einen Kommentar hinterlassen, uns bewerten und so weiter und so fort. Und keine Ausgabe verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sayonara. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch. Lasst euch nicht vom Beo ärgern und habt einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.